Ich brauche mehr Möbel in diesem Raum, ja. Dann halt's nicht so. Im Studio. Ja, ist auch ein Raum. Ja. Sollen wir nochmal anfangen? Kannst du nochmal? Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das ist okay. Der Anfang. Nee, ich wollte euphorischer starten. Okay. Willkommen im Schaumbad WM-Studio. Alle Spiele, alle Tore, alle Diskussionen rund um die WM. Ganz genau, wir haben jedes Spiel gesehen. Wir haben jedes Spiel gesehen. Und besprechen jetzt auch Spielzüge im Detail. Wir wollen gar nicht so auf die Politik eingehen, weil für uns hat Fußball nichts mit Politik zu tun. Sport muss unpolitisch bleiben. Genau, ja. Wir wollen. Er war auch nie politisch. Uns geht es um den Sport. Ja. Um Andreas Pirlo. Giovanni Elber. Giovanni Elber. Kevin Castrati, Wladimir Balakov. All diese Typen haben tolle Spielzüge gemacht. Ja, und wir werden heute jeden Spielzug einzeln abhaken. Und zwar beginnen wir mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen eine andere Mannschaft. Eine andere Mannschaft aus einem anderen Land als Katar. Ja. Oder war das eine andere katarische Mannschaft? Ich könnte mir vorstellen, dass die mit zwei antreten. Ich denke auch, oder? Katar 1 und 2. Also, wir haben es ja gesehen. War ein tolles Spiel. Katar 1 ist von links, linker Flügel, war stark. Der hat richtig gekneift. Die Zange hat zugekniffen an der einen Stelle. Und muss man sagen, war ein gutes Spiel. Ich habe noch, wollte mal so einsteigen, dass die Leute Angst kriegen, dass wir jetzt wirklich über WM reden. Ich habe nichts gesehen, mir geht mittlerweile alles auf den Sack und ich bin aber auch ganz froh, dass ich auch nichts von der WM sehe. Fällt dir die geringe Quote der Deutschlandfahnen an Autos auf? Die ist nämlich gleich null. Nee, ich habe eine gesehen. Eine, okay, die ist gleich eins. Ich habe tatsächlich eine, eins. Weißt du, warum das so ist? Ich habe schon ein Erklärungsmodell dazu. Das hat nichts, weil dieses Sport des Unpolitischen immer wieder kommt, obwohl man ständig in irgendwelchen Diktaturen irgendwelche Sportveranstaltungen macht, schon immer. Ich glaube einfach, das widerspricht der deutschen Seele, im November bei diesem Kackwetter einen gefärbten Lappen Stoff rauszuhängen, weil der verbleicht ja total schnell. Ja, der wird den nass. Den kann man nicht mehr zur nächsten EM und WM benutzen. Ja. Regnet auch ein bisschen mehr. Arme Fähnchen. Aber es ist windiger zurzeit, deshalb es flattert besser. Es würde besser flattern, aber nee, das machen wir. Also dieses Jahr, Uschi, dieses Jahr mache ich mein Fähnchen nicht an das Auto, ist ja Herbst. Da wird das ja, das bleicht ja aus, da sieht das nachher aus. Stell mal vor, das Gelb bleicht als erstes aus und wird weiß. Dann stell dir vor, da fällt dann so ein Ahornblatt drauf, genau an die Stelle, dann sieht es aus wie eine Kanada-Flagge. Wenn es rot sich über alle Farben verlaufen ist. Ja, bei dem Regen wird die ja ganz rot. Rot, und ja, wahrscheinlich. Ahornblatt. Ja. Also ich glaube auch bei den Farben schwarz, rot, in Druck, gelb, wird sich rot durchsetzen. Das ist allgemein bekannt. Wahrscheinlich. Schwarz, rot, gelb. Ich war ja 8 Jahre lang Drucker. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Erzähl mal von deiner Zeit als Drucker. Ah nee, ich war Drucker. Ich war heroinsüchtig. Ich verwechsel das immer. Wie hast du es geschafft, davon wegzukommen? Oder bist du nie davon weggekommen? Da möchte ich Rocco Schamoni zitieren aus seinem ersten Buch. Und zwar, von den Drogen loszukommen war gar kein großes Problem, denn wir hatten eine Menge Koksain. Ja, genau. Also er sagt, ein Drogenentzug ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen Kokain da hat. Genau. Ja. So bin ich auch davon runtergekommen. Ja. Von Heroin. Von Heroin. Du bist von Heroin runtergekommen mit Kokain. Ist Kokain auch eine Droge? Ja, ist eigentlich ein sehr starker Kaffee. Ah, okay. Hm. Nee, Kaffee trinke ich nicht, der ist ungesund. Ja, das ist gar nicht gut für das Herz. Ja. Hm. Jetzt habe ich schon fast alles verballert. Alles schon raus, alles klar, das war das Schaumbad. Das Schaumbad. Ah nee, am Ende kommt gar keine Melodie. Nicht? Nee. Gut, hast du schon mal zu Ende gehört? Nee, aber ich schneide ja unsere Folgen. Ah ja, stimmt. Haben ja jedes Mal einen neuen Praktikanten. Heute übrigens Daniel, der wird nachher noch die Liste unserer Supporter vorlesen. Seinen Nachnamen verraten wir nicht. Nee. Nee, machen wir nicht. Okay. Nee, machen wir nicht. Da kriege ich Ärger mit seiner Mutter. Du schneidest das ja, bei uns schneidet der Chef noch selbst. Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt so. Wer ist eigentlich der Chef vom Schaumbad? Du der oder Chef, ich? Chef vom Schaumbad. Du, oder? Nee, die. Pass auf, jetzt kommt was richtig Schleimiges. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Chefs, weil die schreiben uns ja auch die Themen. Alle drei. Ja. Das ist eher so ein Vorstandsboard. Ja. Vorstandsvorsitzenden. Nee, aber wenn ihr euch auch bewerben wollt, wir haben da so ein ZuhörerInnen-Komitee. Die werden immer gewählt. Die Steuerungsgruppe heißen sie. Die Schaumbad-Steuerungsgruppe. Steuerungsgruppe, ja. Das klingt ja gut. Und bitte vernünftige Leute, weil wenn jetzt zum Beispiel drei AfD-Nasen in unserer Steuerungsgruppe, dann würde unser Podcast inhaltlich komplett kippen. Naja, wir müssen ja die gesamte Gesellschaft abbilden. Ja, deswegen, also wenn drei da reingewählt werden, wir kippen total. Wir werden rechtspopulistisch. Wir werden eigentlich Julian Reichelt als Podcast dann. Vielleicht müssen wir mit einer Prise Dieter müssen nur. Wir dieses Board größer machen. Also, dass da mehr Menschen, so wie der Bundestag, der wird doch auch von Jahr zu von Legislaturperiode zu Legislaturperiode größer. Ach so, damit wir das Board auch immer erweitern. Das waren damals bei Gründung der Bundesrepublik, weiß nicht, 48, 49, waren irgendwie saßen da 250 Leute. Ach so, inzwischen sind schon 800. 48, 49 ist eine Platte von den Beatsteaks. Wann wurde die Bundesrepublik gegründet? 48? 49. Sicher? Nee, weiß ich. Ich glaube ab 49 erst mit Grundgesetz. Ich glaube, also bin mir recht sicher, ihr könnt wütende Kommentare irgendwo hinschreiben, am liebsten auf bild.de. Ich bin mir recht sicher, dass das Grundgesetz 49 in Kraft getreten ist. Damit müsste auch die Bundesrepublik ab 49. Ah, ich habe es verwechselt mit der D-Mark. Die gibt es früher. Seit 48. Jetzt haben wir beides aufgeklärt. Wenn falsch war, schreibt auf bild.de einfach unter irgendeinem Artikel. Leute. Peter schwätzt Scheiße. Jean-Paul hat keine Ahnung. Einfach bei bild.de einfach mal kommentieren. Ich denke mal, wir werden jetzt gecancelt durch diese Unwissenheit. Ja, vermutlich auch. Wir verbreiten hier nur Unwahrheiten und Scheiße. Das Einzige, was uns rettet, dass wir nicht hier Freitag bei Böhmermann in der Sendung zerlegt werden, ist, dass wir gut aussehen. Ja. Und nicht so berühmt sind. Oder schon zu berühmt, man weiß es nicht. Entweder, ja. Wir dürfen uns alles erlauben, weil wir so groß sind, können wir auch schwurbeln. Das war... Ich hatte heute ein bisschen Angst, weil ich fühlte mich vor der Sendung leer und dachte, ich habe fast gar kein Thema dabei, also eigentlich gar kein Thema, dass wir nicht vorankommen. Aber es ist auch mal ganz schön, mit dir frei zu quasseln. Ich habe jetzt auch schon den nächsten Gedanken, alte Männer... Thomas Gottschalk, ich habe letzten Samstag Wetten, dass genossen. Du hast geguckt. Aber nur, weil meine Wette ja seit Jahren darauf geht. Aus ironischen Gründen. Das ist Thomas Gottschalk, ja. Ich, bei jeder Jahresvorhersage sage ich ja den Tod Thomas Gottschalks vorher. Deswegen habe ich genau darauf geachtet, wie virulent, nee, das ist falsch. Viral. Viral Thomas Gottschalk. Vital. Macht. Vital, genau. Oh Gott. Vital. Oh. Ich wusste, klang wie ein Monster. So. Du solltest so Horror-Hörspiele machen. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, also eigentlich nur um Thomas Gottschalk. Wie vital ist er? Grau, also, habe ich gehört. Ja, gesundheitlich, körperlich mache ich mir keine Gedanken. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie lang sein Kopf noch tut. Aber das hilft mir nichts für die Vorhersage. Deswegen werde ich nächstes Jahr auch mal jemand anders nehmen. Ja, wir sind ja kurz vor unserer Folge zwischen den Jahren auch. Stimmt, ja. Da muss man sich ja langsam Gedanken machen, wen wähle ich aus? Und ich habe mich jetzt schon mal entschieden, ich werde nicht Thomas Gottschalk nehmen. Gut. Ja. Ich habe letzten Monat, wen habe ich da umgebracht? Entweder Obama oder Merkel. Haben wir uns darauf geeinigt gehabt? Einer von den beiden wird sterben, habe ich gesagt. Machst du jetzt schon? Du hältst halt durch bis zur Zwischen-den-Jahren-Folge. Ich dachte, wir hätten da schon drüber gesprochen. Ja, du hast drüber gesprochen, weil du die Queen getroffen hast. Ach stimmt, da starb die Queen gerade. Genau. Ja. Die Queen ist gestorben und du hattest für dieses Jahr den Tod der Queen vorhergesehen. Ja, ja, genau. Und als nächstes wollte ich Merkel oder Obama töten. Genau, du hast eigentlich noch einen Monat Zeit, dich für nächstes Jahr zu entscheiden. Ja. Wenn jetzt zwischendurch, und das ist der Joker, wenn man trifft, für dieses Jahr gelten für dich einfach beide. Ah, ich darf jetzt zwei. Die fährst du noch bis Ende des Jahres, weil du dieses Jahr schon einen Treffer hattest. Ach so, ja. Wenn einer genau. Von den zwei. Aber für 2023 musst du dich dann entscheiden. Okay. Ja. Was denkst du, wer ist Obama, wie alt ist der? Ich glaube, die sind ungefähr gleich alt, oder? Obama und Merkel. Ja, obwohl Obama immer irgendwie ein bisschen dynamischer wirkt. So. Aber, ja. Nee, ich glaube, also ich finde beide Tipps schwierig, glaube aber, Angela Merkel, die wird über 100. Da meinst du? Bin ich mir recht sicher, ja. Helmut Schmidt-mäßig? Die ist so eine, weißt du, wenn du die irgendwo hinsetzt, dann bleibt die auch sitzen, deswegen war die auch so eine gute Kanzlerin. Stimmt. Und die bleibt einfach, die bleibt auch im Leben einfach sitzen. Ja. Die kriegst du nicht umgeworfen. Also, stimmt, ja. Ja, ja, ja, die. Die hat Durchhaltevermögen, hat sie. Also, wenn unsere, wenn Fall, unsere Kanzlerin eins hatte, dann Durchhaltevermögen, genau. Ja. Und Nichtraucherin, oder? Ja. Obama aber, glaube ich, auch. Also, zumindest nicht öffentlich. Also, Raucherin passt jetzt irgendwie auch nicht zu Merkel. Ah, hätte man mitbekommen, glaube ich. Aber ich kann mir Merkel ganz schlecht mit einer Zigarette vorstellen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass sie auch letzten Samstag, sie hatte jetzt Ruhestand im Endeffekt, so wie ich, auf der Couch saß, ein Bierchen auf hatte und Wetten, dass geguckt hat. Weißt du? Ja. Also ich glaube, Angela Merkel und ich haben am letzten Samstag das Gleiche getan. Eine Tüte Chips gefressen, Bier getrunken und Wetten, dass geguckt. Er saß da zusammen mit einer schönen, langen Zigarette. Also Merkel. Nee, der passt eben nicht. Na? Nee. Wie heißt ihr Mann? Anton Sauer oder so? Ja. Glaubst du, der lag auf ihrem Schoß und sie hat seine Haare so gestreichelt? Nee, ich glaube, die haben so eine Funktions-, also so eine deutsche Wohnlandschaft, aber recht luxuriös. Also auf jeden Fall aus schwarzem Leder, aber mit so zwei, also Angela Merkel liegt wahrscheinlich quer. Mhm. So gemütlich auf der Ecke Seite. Wie heißt das? Ein Chaiselong? Nee, wie heißt denn? Chaiselong-mäßig. Nee, wie heißt denn dieser Ausbau von diesen Sofas, wie hier auch entsteht in unserem Studio? Ja. Diese Verlängerung. Weiß nicht, wie die heißt, aber auf der langen liegt auf jeden Fall ihr Mann. Und der riecht immer so ein bisschen nach Zigarillo, weil er darf drin nicht rauchen, sondern der geht alle zwei Stunden geht der raus, einen Zigarillo puffen. Auf dem Balkon. Ja, das gewährt sich. Oder in den Garten runter. Ich glaube, die haben einen Garten. Meinst du, die haben ein Haus, ein eigenes, also vielleicht haben die Merkel-Sauers auch einen Wintergarten, in dem er rauchen darf. Wo aber dann so eine Schleuse ist mit zwei Türen, damit nichts von diesem Zigarillo. Oder er raucht dann heimlich auf dem Lehrerklo. Ah, die haben bestimmt so ein... Ja, ein Lehrerklo. Ein Lehrerklo, ja. Einfach ein Klo. Aber er hat dafür einen Schlüssel. Nee, doch, er hat einen Schlüssel für das Lehrerklo. Und Angela hat keinen. Aber er darf da nicht rauchen, er macht es aber trotzdem heimlich. Ja, weil er ja auch den Schlüssel hat, der kann ja genau. Nachher abschließen. Und dann geht sie über den Flur und dann so... Wer hat hier wie heißt raus? Der nochmal mit Vornamen? Alexander? Joachim. Oder? Joachim. Joachim Sauer. Glaube ich. Man hat sehr wenig von dem mitbekommen. Nur geraten. Wenn man überlegt, dass sie 16 Jahre Kanzlerin war... Also ja, der hat sich echt gut rausgezogen. Das also Respekt eigentlich. Genau, das ist das Schöne, ja. Das ist der deutsche Stil. Ja. Obamas Michelle, kennt ihr, der hat 9 Bücher geschrieben in 8 Jahren Amtszeit. Ja, Steinmeiers Frau sieht man ja auch selten, ja, bis gar nicht. Ja. Gut, aber und wenn man die Frau sieht, macht sie Probleme. Wie bei Wulff. Stimmt, die war irgendwie problematisch. Obwohl sie eigentlich auch nicht problematisch war. Julian Reichert bei der Bild-Zeitung hatte ein Problem mit Wulff, deswegen hat er einfach alles mit Wulff Zusammenhängende als problematisch deklariert. Ah. Salami-Wulff. Oh, apropos Reichert, ich bin gerade in einer Shea-Krömer-Phase. Oh ja, habe ich auch gesehen. Ich bin hier gerade richtig am Bingen von Shea-Krömer und Reichert ist sehr gut. Ja, vor allen Dingen muss man einfach also sagen... Krömer ist sehr gut. Ja. Man muss, also ja, Fernsehtipp, weil das wirklich gut... Shea Krömer, da schreibt man C-H-E-Z und dann Krömer, wie der Mann, Kurt Krömer. Shea, das ist Französisch für bei. Und er hat Julian Reichert zu Gast. Schaut euch das an. Und Daniel, nicht piepsen, Julian Reichert ist einfach das größte Arschloch, weil gerade so rumläuft. Also Reichert ist schon Gianni Infantino. Das ist schon beeindruckend. Muss man nicht piepsen. Wenn man die Folge gesehen hat, kann man zu keinem anderen Schluss kommen, außer dass Julian Reichert einfach ein riesengroßes Arschloch ist. Ja, ist beeindruckend. Ist beeindruckend, welch ein Arschloch. Na, alle aber anderen dafür aber respektiere auch, ich ihn sehr, dass er so ein Arschloch ist. Ja, ich auch. Ich finde auch gut, dass man selbst zwar Fehler kurz, wenn man danach gefragt wird, eingesteht und sagt, das mag mein Fehler gewesen sein, aber dann den Kausalzusammenhang aber dann doch auf eine andere Person abwälzt, sodass man dann doch keinen Fehler gemacht hat, sondern einfach nur reagieren musste. Der Fehler kam dann doch woanders her. Ja, das ist interessant. Was denkt der denn von den Menschen? Weil, guck mal, eigentlich müssten doch sehr intelligente oder fähige Leute, das ist ja ein Riesenladen und der war da an der Spitze. Warum schaffen es solche Arschlöcher an solche Spitzen? Ja. Das ist mir jedes Mal ein Rätsel. Und er ist kein Schweizer. Naja. Vielleicht ist er Schweizer. Ja. Vielleicht im Herzen. Ja. Das verstehe ich nicht mit dem Schweizer. Ich musste an Gianni Infantino, dieses FIFA-Arschloch, denken. Ach, der ist Schweizer. Ja. Und davor war ja Sepp Blatter, der war, glaube ich, auch Schweizer. Und dann haben wir noch den berühmten Josef Ackermann, der jetzt auch, stimmt, war auch Schweizer. Deswegen dachte ich immer... Aber Ackermann war ja nicht FIFA, der war ja Deutsche Bank. Ja, aber... Auch ist ungefähr das Gleiche. Auch ein Arschloch an der Spitze von einem, stimmt, großen Ding. Ja. Aber Ackermann war ein Arschloch, aber nicht so offensichtlich, oder? Nee, er hat sich besser verkauft. Genau, er war halt ein mieser Kapitalisten. Ja, hat ja gut, ist auch eine andere Branche, ne? Ja. Branche, wie der Schweizer sagt. Wie Gianni Infantino sagen würde. Das ist auch das Einzige, was ich wieder aus der WM mitnehme, ist, ich mochte den noch nie. Punkt. Aber, ja, ich habe auch kein Content dazu konsumiert, aber man kriegt es halt doch irgendwie ein bisschen mit, wenn man Morgenmagazin-Fanboy ist. Wir sind beide Morgenmagazin-Fanboys. Ich liebe das Morgenmagazin. Wir müssen zugeben, da läuft jetzt eine Viertelstunde immer zur WM, da kann man nicht. Genau, jede Stunde läuft eine Viertelstunde WM. Peter Crossmann, guter Typ. Ich habe übrigens, ich als Fanboy von... Peter Crossmann? Nee, Till Nassif. Till Nassif finde ich auch. Habe ich kennengelernt. Den hast du persönlich kennengelernt? Ja, ja. Till? Wir sind per Du. Du bist mit dem auf Perdu. Ist ein guter Typ. Willst du den immer einladen? Den kann ich mal einladen. Ich würde mich sehr. Ich bin fast Fanboy. Ich würde zwar. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin Besitzer einer MoMA-Tasse, aber die vom ZDF. Also die gewonnen. Und da wär natürlich sehr lustig, wenn du ihn einlädst, weil er ja beim ARD-Morgenmagazin ist. Mhm. Dann trinke ich aber die ganze Zeit Bier aus meiner ZDF-MoMA-Tasse. Dann können wir gucken, ob die verfeindet sind. Oder ob die sich mögen, weil sie kollegial sind. Ist er da sehr empfindlich? Der ist sehr empfindlich. Das Interessante ist, Till Nassif ist Bayer. Till Nassif ist Münchner. Ja gut, sind die alle sehr empfindlich? Du schaust mich an, als müsstest du das alles erklären. So, Till Nassif ist Bayer. Also wenn ihr Peters Blick gerade gesehen hättet, würdet ihr auch denken, also, ich dachte, das ist auf dem Stauch. Das ist jetzt eine spannende Information für... Die Welt da draußen. Ich schaue seit 10 Jahren nicht, MoMA. Deswegen, also, ich weiß aber nicht, ob ich das verraten durfte. Dass er Bayer ist. Ja. Er sagt auch immer im Morgenmagazin, dass er glühender Bayern-Fan ist. FC also Bayern. FC Bayern-Fan. Ah, okay. Von daher, ja, würde da jetzt... Er sagt auch Grüß Gott, glaube ich, zur Begrüßung. Gott zum Gruße, sagt er immer. Und Servus und Oida und was die Bayern halt so sagen. Ja. Ja, trinken wir noch Maus und so ein Zeug. Aber das war schon lustig. Ich habe mit dem gearbeitet. Also für was anderes und es waren 30 andere Leute an dieser Arbeitssituation dabei. Ein Projekt, nennen wir es mal. Und er war da als Till Nassif und kein Schwein kannte ihn und keiner wollte ein Selfie mit ihm haben. Waren da sehr junge Menschen, oder? Ja, genau. Ja. Es war eigentlich niemand über zwei, drei Leute über 30. Schon traurig, wenn da ein Till Nassif geworden ist. Kommt, ja. Till Nassif kommt reingelaufen. In diese Arbeitssituation und allen ist es völlig egal. Da, also, und ich war, ich habe mit meinen Händen. Ja, ist bei mir auch in den Top-MoMA-Moderatoren in der Liste. Ja. Neben Anna Planken. Mhm. Susanne Link ist auch gut. Dann gehen wir rüber zum ZDF. Natürlich Mitri Sirin und Dunja Hayali. Und wie heißt die Blonde mit den großen Augen? Die Blonde mit den großen Augen. Das ist, glaube ich, auch ZDF. Egal, die hat sehr große Augen. Okay. Ist mir mal aufgefallen. Ja. Und, ZDF, guck mehr MoMA. Ja, Benjamin, genau. Stöwe. Das Ding ist, ich gucke... Donald Becker. Ich gucke nie MoMA. Kennen sie alle. Das Ding ist, ich gucke nie MoMA. Ich höre immer nur MoMA. Ich mache das an und gucke dann aber nicht hin. Okay, ja, aber verpasst man auch eigentlich nichts. Ja, also ist für mich ein Podcast. Der MoMA-Podcast. Genau. 3,5 Stunden beste Unterhaltung. Genau. Wiederholt sich zwar jede halbe Stunde, das ist ja auch das Schöne an dem Format. Du kannst am Morgen nicht beim MoMA hängen bleiben, weil thematisch wiederholt sich ja alles nach einer halben Stunde. Und spätestens in der zweiten halben Stunde. Stunde, oder? Nee, halben Stunde sogar. Nach einer halben Stunde kommt immer die Nachrichten, dann kommt der Wetterblock, dann kommt der gleiche Gedöns und dann kommt Sport. Bis zum letzten Block. Ja. Da kommt kein Sport mehr, da kommt Börse. Und cool. Jedenfalls, dadurch, dass es sich wiederholt, kannst du da nicht so verhocken bleiben, weil spätestens, wenn du die gleiche Reportage nochmal gesehen hast, merkst du, es wird Zeit, in den Tag zu starten. Weißt du, wann die aufstehen müssen, die Moderatoren und ja. Moderatorinnen? Um wie viel Uhr? Zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Richtig, woher weißt du das? Ich habe mal eine Dokumentation über Dunja Hayalis Arbeitstag gesehen. Ah, okay. Da hat Katrin Bauerfeind gesucht. Deswegen weiß ich alles. Um 1:30, also Till. Ja. Kommt ja auch auf den Arbeitsweg an. Mein Bro Till muss um 1:30 Uhr aufstehen, wenn er auftritt. Ja. Guter Typ, guter 1:30 Uhr. 30. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du ihn kennenlernen durftest. Ja. Ja. Ich habe mich leider nicht getraut, ein Selfie zu machen. Macht ja nichts. Ich war zu starstruck. Ich finde, das ist eine wertvollere Arbeitssituation wertvollere Begegnung, als wenn du ein Selfie mit ihm gemacht hast. Genau. Wir haben uns, glaube ich, umarmt und ich spüre es immer noch ein bisschen. Ich dachte auch, du, heute hast du irgend so eine Aura, die dich morgenmagaziniger macht. Und da ich ein MoMA-Fanboy bin. Weißt du, warum auch? Ich bin heute Morgen extra früh aufgestanden, dass ich länger Morgenmagazin gucken kann. Till moderiert auch diese Woche, glaube ich. Nee, diese Woche ist Sven Lurik da. Ist da. Ja, ich habe heute Morgen auch geguckt. Sven Lurik. Der muss sich erholen von dem Arbeitseinsatz, den er mit mir hatte. Peter Kossmann macht gerade den Sport und Donald Becker macht Wetter diese Woche. Nur falls ihr MoMA gucken wollt, diese Woche. Ach, wow. die Woche ist vorbei, wenn der Podcast. Ich dachte, ich bin Fan, aber du bist noch Fan. Wir sind beide MoMA-Fans. So lernt man sich immer mehr kennen. Ja, ja. Aber ich glaube auch, alle ZuhörerInnen, ich glaube, es gibt sehr wenige MoMA-Fans in der Gegend. Ich habe letztes Mal auf einem Konzert eine Bekannte getroffen, die auch großer MoMA-Fan ist. Und also keine gemeinsame Bekannte. Schade. Jemanden, den ich kenne. Vielleicht. Ich kenne auch ich kenne Leute, die du nicht kennst. Vielleicht können wir uns mal zusammensetzen, wir drei. Ja, aber wir haben genauso über alle Akteure vom MoMA geredet und waren Fans. So. Außer, dass sie von der berlinernden Gartentussi, wie ich sie gerne nenne, Fan war und die hasse ich. Aber nur, weil sie so ein Berlinerisch spricht und auch wie Berliner halt als schon moderiert. So. Ja gut. Haben wir ein paar Tulpen? Wieso setzen Sie aber die Tulpen denn? Gerade noch Krömer gelobt für seine tolle Sendung. Ja, der. Wenn einer hart Berlinert. Kurt Krömer ist aber so gut, dass ich ihm sogar das Berlinernde verzeihe. Ja, ja. Stimmt. Cool. Der Star Talk. Schauen wir, der Star Talk. Tatsächlich, ich bin heute wirklich um 6 Uhr, heute Morgen auf, um 5.30 Uhr bin ich aufgewacht. Das passiert mir manchmal morgens. Ärgere mich dann, schon jetzt wach, ich kann nicht wieder einschlafen. Aber im nächsten Moment hatte ich mich tatsächlich gefreut. Ich sagte, geil, dann kann ich heute länger mehr Morgenmagazin gucken. Schön. Ja, weil sonst stehe ich so um 8 auf ja. und kann es dann noch... Ein Stündchen. Ja. Und dann gucke ich manchmal noch live nach 9. Ah, da schaue ich nie rein. Das ist furchtbar. Da, weil diese, also der Grund, warum ich da nie reinschaue, ist, ich hatte während meines Studiums die gute Tradition und damals gab es... wie heißt das, 5:09 oder so? 3:09? Live nach neun. Das gibt es ja erst seit 2-3 Jahren. Ah. Und früher und schon länger gibt es die volle Kanne auf ZDF. Das hieß früher übrigens volle Kanne Susanne. Das war total uncool, das machen wir ab jetzt immer. Können wir uns einen High Five geben? Super. Ja, das habe ich immer während des Studiums erst MoMA geguckt, wenn ich dann schon wach war. Und dann habe ich noch Volle Kanne geschaut. Und deswegen weiß ich auch sehr viel über Volle Kanne. Volle Kanne ist ZDF, oder? ZDF, ja. Und das läuft nämlich schon seit mindestens... Aus irgendeinem Grund mache ich immer ARD an. Weil man sich seriöser fühlt. Nee, weil ich glaube, dieser Shortcut einfach näher ist. Du bist der 1 näher als der 2, weil du ein Gewinner bist. Nee, ich gucke es nicht im linearen Fernsehen, sondern im Livestream. Ah, weil ich kein lineares Fernsehen, weil ich zu faul bin, ein Kabel da reinzustecken. Ich habe hier wahrscheinlich lineares Fernsehen, Ich habe es noch nie getestet. Du, ich habe auch erst vor einem Jahr erfahren, dass zu unserer Wohnung auch ein Kabelanschluss gehört, den ich bis jetzt noch nicht angeschlossen habe. Du wohnst da auch erst seit 40 Jahren, oder? So ungefähr, ja. Ja. Ja. Ja, Jubiläum. 40 Jahre Wohnung. Stuttgart. Ja, 45 Jahre. 45 sogar. Jahre Stuttgart. Davor habe ich ja 45 Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sowjetunion verbracht. Nee, so alt bin ich auch nicht. Doch, so alt. Was? Warte. Nein. 45 Jahre Stuttgart und wann hat Adenauer die letzten Leute rausgeboxt? Ich habe immer bei Adenauer in der Wohnung gewohnt. Schon immer. Der hatte ich doch aus der Kriegsgefangenschaft geholt. Nee, ich war nie in Kriegsgefangenschaft. Ach so. Ich bin mit Conny rüber. Irgendwie in Exil. Ja. Du hast hier Kriegsdienst geschwänzt. Ja, weil das Team hat mir nicht gut gefallen. Ja. der Führereid war mir irgendwie suspekt. Der war dir nicht ganz geheuer. Ey, was ist denn das für ein mega langes Intro? Hatte ich in meinen Notizen. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Hast du vielleicht ein neues Intro produziert? Das wir hier vorne ranschneiden? Vielleicht wollte ich ein mega langes Intro produzieren und dann den Satz zu sagen. Das war jetzt der Intro-Talk. Jetzt fahren wir gleich den Intro-Jingle ab und dann geht die Folge los. Dann geht die Folge los. Ja, passt doch eigentlich auch perfekt, oder? Fahren wir doch mal ein Intro-Jingle ab. Ich glaube, heute, das ist ganz gut, weil die nächste Folge ist auch schon diese unsägliche WM vorbei. Wenn ich dran denke, kommt jetzt ein letztes Mal Franz Beckenbauer mit Sklaven in Katar. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Willkommen zurück. Habt ihr Franz Beckenbauer genossen, hoffentlich. Ja, wer genießt Franz Beckenbauer nicht? Stimmt. Ja. Das ist die beste Frage, die ich heute gehört habe. Ja. Eigentlich diese Woche. Lass mal einfach mal im Raum stehen, oder? Ja. Ja. Wer genießt Franz Beckenbauer nicht? Der Kaiser. Schlüssel zur Aufzugserweiterung beim Hausmeister anfordern. Habe ich eben im Fahrstuhl zum Studio gesehen, als ich eingestiegen bin. Dieses Schild ist neu und ich habe mich gefragt oder habe dann gesehen, ey, da ist ja wirklich ein Schlüssel in der Rückwand des Fahrstuhls, um, wo man sieht, dass eine Tür, die man aufklappen kann. Genau. Warum das sollte man... Das ist häufig so. Ja, aber warum ist der denn nie, wenn man doch einen großen Fahrstuhl hat, wieso macht man den denn dann kleiner? Dass da nicht viele Menschen reingehen. Weil er dann zu schwer wird. Gepäck und Gewicht und so weiter, kannst du es machen, wenn du einen Umzug hast, aber der ist nur zugelassen für 5 Menschen. Ah. Und wenn du den aufklappst, dann ist der doppelt so groß. Und dann würden da bestimmt dauernd 10 Leute reingehen. Bestimmt, ja. Aber ich kenne doch diese Bewohner hier. Danke. Das hat sehr viel für mich geklärt. Ich will noch ein Thema klären, weil du Fahrstuhl gesagt hast. Ja. Manche Leute sagen Fahrstuhl, manche Leute sagen Aufzug. Ja. Ist, glaube ich, beides richtig, oder? Ist beides richtig? Ist das so ein das ist ja Nord-Süd-Ding? Oder ist weiß ich nicht. Warum sagt der Brite Lift und der US-Amerikaner Elevator? Genau, aber dann das kannst du ja dann regional abstecken. Aber ist es in Deutschland auch so, dass man in Norddeutschland oder in Westdeutschland oder... Du bist doch im Süden aufgewachsen. Genau. Wie sagst du denn? Aufzug. Ich sage auch meistens Aufzug. Ich glaube, der... Ich sage aber auch manchmal Aufzug. Und ich sag manchmal... Aufzug. Aufzug. Aufzug. Ich jage mal eine Aufzugrinne, fährt er der Ruppa. So sage ich das, wenn ich den fahre. Fahrstuhl. Ich glaube einfach Fahrstuhl ist... wahrscheinlich waren früher in den Paternostern auch so Klappstühle. Weißt du, früher in Krankenhäusern hattest du auch immer... Stimmt, ja. Hattest du immer so einen Klappsitz im Fahrstuhl. Und daher kommt er wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Ja. Und in Krankenhäusern, die ja, Leute sind sonst, ja auch... Sonst hat man ja nie einen Stuhl, also eine Sitzgelegenheit gesehen. Außer diese Krankenhäuser in den 80ern. Vielleicht waren die ersten Lifte auch wirklich so Paternoster-mäßig, dass du dich auf einen Stuhl gesetzt hast und dann hochgefahren bist. Sehr, sehr unsicher, aber ein Paternoster ist ja auch sehr gefährlich eigentlich. Treppenlift. Treppenlift, ja. Bist du schon mal Treppenlift gefahren? Das ist keine Rolltreppe, gell? Also diese... Nee, Lifter, Treppenlifter. Lifter, der Treppenlift. Was Für so alte Menschen, ja. Ja, ja, genau. Bin ich noch nie gefahren. Ich einmal. Ist geil. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr langsam. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr langsam. Und man muss sich anschnallen, sonst fährt er nicht los. Wieso sind die Teile denn so langsam auch? Also das ist ja gut, alte Menschen bewegen sich nicht mehr so schnell, aber das heißt ja nicht, dass dieser Stuhl sich nicht ein bisschen schneller bewegen könnte, oder? Ja, also finde ich nicht gut. Würde ich jetzt mal sagen, Firma Lifter, wir erwarten eine Stellungnahme. Aber wir sind schon ein sehr, sehr guter Podcast, über was wir jetzt die letzten 3,5 Minuten gesprochen haben, waren Aufzüge, Fahrstühle und Treppenlifte. Ja, und vor allen Dingen haben wir die goldene Regel aller Podcaster gemacht. Wir sind alte, weiße Männer, die darüber reden und darüber reden, was sie geredet haben. Wir sind sogar noch selbstreferenziell. Ja. Also alle Podcast-Regeln super abgecheckt. Jetzt muss sich noch einer von uns immer dafür entschuldigen, der da so emotional ist oder der manchmal so vulgär ist. Dann sind wir perfekt. Du, ja. Du hast ziemlich häufig Pimmel gesagt, diese Folge. Habe ich das? Nö, hast du nicht. Aber noch gar nicht. Gell? Aber wir haben noch gar keine, war noch gar nicht frivol heute. Ich habe einmal gerülpst, ja. Ich musste aber auch furzen, habe ich nicht gemacht on air. Nee, hast du draußen gemacht. Ja. Bis zur Pause. Bist extra rausgegangen auf den Balkon, um zu furzen. Ja. Muss ich dir hoch anrechnen. Auf die Terrasse. Ja. Möchtest du noch einen schönen Begriff. Ich habe diese Folge keinen hässlichen Plural dabei. Aber ich bin über einen Begriff gestolpert, den ich doch sehr schön fand und zeitgleich auch vollkommen widerlich. Laufbandballern. Laufbandballern? Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Also wenn du triffst einen Homeboy auf der Street, dann sagst du, hey, wo geht's hin, Brother? Dann sagst du, ja, ich gehe auch ein bisschen Laufbandballern. Also er geht ins Fitnessstudio, rennen auf dem Laufband. Ganz genau. Wo ich das gesehen habe, war, es gibt ja häufig Leute, die als Hobby auf einmal Laufen entdecken und die dann nur noch von Ballern schreiben. Also immer Fotos Ballern, von ihrem Lauf. Ballern also, ist ein Läuferbegriff. Man zeichnet ja auf, wie man gelaufen ist und dann heute wieder ballern, dann kommt die Strecke als Foto und auf einem solchen Profil bin ich auch drüber gestolpert über Laufbandballern und dachte... Schönes und hässliches Wort zugleich. Das ist schön, ja. Aber nee, Ballern ist tatsächlich ein Läuferbegriff. Also bevor Ballern groß war, also im Laufgame wurde das viel benutzt. Ja. Ballern heißt sich dann verausgaben. Ja, ja. Richtig, richtig ballern. Das angebliche Runners High erwischen, genau. Wird man hier richtig geballert. Ja. Aber Laufbandballern, ein hässliches und schönes Wort zugleich, finde ich. Ich finde es sehr schön. Ja. Also und zeitgleich ist es auch was Trauriges. Weil wenn du auf dem Laufband ballerst, ja, das ist also das ist schon erbärmlich. Ja. Aber ich hab auch mal dieses Hobby ein bisschen gehabt. Laufen. Ja. Also rennen. Hast du auch geballert? Ich hatte dann auch mal... Hattest du eine Ballerphase? Heute baller ich mal. Also man nimmt sich das dann im Tag, heute baller ich mal. Hast du dann auch also bei Instagram erst gepostet? Heute mache ich einen gemütlichen langen oder heute mache ich hier einen knackigen Zwischinger. Hast du und dann manchmal sagt man sich auch, heute baller ich. Heute baller ich. Heute hast baller du das bei Instagram gepostet mit deinem Instagram-Namen Jack Daniels 93? Jack Daniels 93, stimmt. Ja. Habe ich geballert, ja. Heute wieder ballern. Die Posts rein. Ja. Foto von dir in so einer Lauf-Dress irgendwie. Du warst so ein schwarzer Läufer, oder? Gibt ja nur zwei Arten von Läufern, klamottentechnisch. Ja, ja. Schwarz. Mit vielleicht ein paar Reflektorstreifen im Dunkeln. Nee, das nicht. Oder aber klatschbunt. Ich habe immer, also schwarze Kleidung, ja. Aber sehr bunte, hässliche Schuhe. Also ja, so Neongelb und so. Weil die kriegt man billiger. Ich habe nämlich das Problem, oder ist das ein Problem, ich weiß nicht. Ich habe die Sache... Du warst lange arm. Ich habe sehr große Füße. Und du warst lange arm. Das auch, ja. Ja, also du hast lange Arme. Ich habe lange Arme und was lange Arme. Finanziell war ich schlecht bestückt lang. Ja. Und man kriegt diese Schuhe in meiner Größe gibt es nicht so viele, weil ich sehr große Füße habe. Das stimmt, ich kann bezeugen. Und das Geile ist, du kriegst diese 300-Euro Schuhe, 250 Euro, diese High-End-Dinger in hässlichen Farben in dieser Größe für ein Drittel. Also ich hab für 100 Euro immer Schuhe gekriegt, die 300 Euro sonst gekostet haben. Ja, die waren dafür sehr hässlich. Ja, hässlich ist ja auch eine Frage der Betrachtung. Die sind intersubjektiv hässlich. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich immer die Vans Aloha getragen habe, die sehr, sehr bunt waren. Ja, sehr bunt und dann... Ja, aber die habe ich sehr günstig bekommen, weil das ein Damenmotiv war. Das waren die mit den Blumen drauf, ja, oder? Ja, diese Blumen-Vans. Ja. Die waren sehr günstig, auch immer in meiner Schuhgröße. Aber du hast die auch selbstbewusst und ironisch so. Ich habe die nicht ironisch. Ich fand die mit schwarzen Klamotten, fand ich die schön. Waren sie auch, ja. Also meine Schuhästhetik definiert sich über zwei gegensätzliche Komponenten. Entweder sind die komplett schwarz, und zwar komplett schwarz, so wie jetzt auch. Mhm. Ich habe schwarze Slip-ons mit einer schwarzen Sohle an, also das ist alles schwarz. Oder sie sind einfach übertrieben bunt. Alles dazwischen finde ich scheiße. Braun? Nee. Grau? Nee. Ja, mehr Farben gibt es eigentlich nicht. Nee. Braun, grau, schwarz. Braun, grau, schwarz und oder übertrieben bunt. Übertrieben bunt. Ja. Ich hatte so neongelbe mal. Also Laufschuhe. Und dann dachte ich mir, es ist sehr unsicher, wie ich mich bewege, so nachts im Dunkeln mit meiner schwarzen Kleidung. Ja. Aber wenigstens sind meine Schuhe gelb. Und Verkehrssicherheit und so weiter. Deswegen habe ich auch, du kennst sie, unsere ZuhörerInnen kennen sie auch von den Fotos, als wir unsere lange Wanderung gemacht haben, meine türkise Mütze, womit ich aussehe wie ein Zwölfjähriger. Stimmt, ja. Die und weiß-türkisene Reebok-Schuhe trage ich gerne im Winter, weil der Rest meiner Klamotte zum Spazierengehen auch schwarz ist. Also ich gehe ja recht schnell, deswegen ziehe ich mir auch eine Freizeithose an. Man könnte walken dazu sagen. Du bist ein Gänger. Ich bin Gänger. Ein Gänger. Ich baller auch mal einen langen Gang raus. Aber da trage ich extra helle Schuhe und eine türkise Mütze, weil ich sonst nur schwarze Klamotte in Freizeitausstattung habe. Ob kurze Hose oder lange Hose oder auch Pullis oder auch diese Funktionsshirts. Machst du das immer noch so exzessiv? Ich gehe noch immer, ja. Immer noch so? Ja. Also so übertrieben, 80 Kilometer am Tag? 88 Kilometer am Tag. 88. Für die politische Inkonsistenz, damit die Leute denken, was ist denn mit ihm los? Wieso hat er denn einen Tagesschnitt von 88? Ja, jetzt ist ja. Mein Kopf ist leer. Nein, ich gehe noch immer sehr viel, ja. Ja, ich räume mir die Zeit ein. Ich bin Prediger des großen Gangs. So, nehmt euch eine Stunde Zeit. Stündchen am Tag. Genau, nehmt euch eine Stunde am Tag Zeit, um zu gehen. Dabei könnt ihr auch sogar arbeiten, weil ihr denkt über Sachen nach und danach habt ihr wieder eine Lösung. Ihr könnt auch zwei halbstündige Märsche einlegen zum Beispiel oder auch viermal eine Viertelstunde. Irgendwann wird es lächerlich, weil ihr dann zu viel Pausen macht. 60 mal eine Minute gehen, das mache genau, ich, glaube ich. Geh 60 mal eine Minute, ja. Als schwerer Raucher komme ich auch auf die Stunde. Ich kenn ja dein Arbeitsumfeld. Du gehst auch sehr viele Treppen, um das zu tun, oder? Ja, aber manchmal rauche ich auch einfach. Heimlich auf dem Klo. Heimlich auf dem Klo, heimlich. Im Lehrerklo. Ich will mal kurz ein größeres Geschäft machen, wundert euch nicht. Ich habe gestern Kohle gegessen. Wenn das nachher komisch riecht, dann ist die Grillkohle, die ich gestern aus Versehen am Grill gegessen habe. So gehst du immer raus, oder? Genau. Du machst halt auf Kölsch. Genau, ich rede dann so komisches Rheinländisch. Genau, weil wenn man das tut, dann wirkt man halt schon so ein bisschen... Seriös. Nee, nicht seriös, sondern zerbrechlich. Dann will keiner mehr nachhorchen. Aber man könnte Bundeskanzler werden. Oh ja, hallo, ich bin der Konrad Adenauer, ich bin jetzt euer neuer jetzt Kanzler. Rauchen auf dem Lehrerklo. Ich finde, wir bräuchten nur noch mal so einen Kanzler, der Kölsch spricht, so... Henning Krautmacher von den Höhnern als Kanzler. So. Ja, Scholz ist schon ziemlich langweilig, oder? Also, Scholz ist so... Weil er ist also, grundsätzlich ein langweiliger Mensch, aber auch seine Sprache. Ja, ich finde, also... Hamburger ist der. Ich habe... Ja, aber Hamburger können ja auch sehr lustig sein. Also kann er nicht ein bisschen hier hanseatisch sprechen? Das wäre geil. Weil mich auch immer wieder erstaunt ist, dieser Widerspruch in der Wahrnehmung, weil Scholz ja gesagt wird, er hat die hanseatische... Zurückhaltung oder die hanseatische Lässigkeit. Mhm. Und dann überlege ich aber so, wenn du so Künstler wie Rocco Schamoni oder Heinz Strunk hörst, wenn die mal reden, oder auch Ina Müller oder so, die sind alle outgoing irgendwie. Die reden halt auch ein bisschen mehr. Oder Olli Dittrich oder so. Ja. Weil das ist doch nicht diese hanseatische Zurückhaltung. Das sind Unterhaltungskünstler. Ah ja, die müssen unterhalten, ja. Und Olaf Scholz ist kein Unterhalter. Nee. Wäre mal gut einer. Ein Unterhaltungskünstler als Bundeskanzler? Wäre das eine gute Idee? Also ich kenne einen Staat, der gerade völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Da ist ein Unterhalter, der Unterhaltor. Unterhaltor. Sobald man an Krieg denkt, muss ein Tor dahinter. Ja, oder so, ja. Unterhalter, sogar der Präsident, Zelensky, war der, stimmt, war der ukrainische Komiker. Stromberg. Stimmt. Ja. Ich habe letztens übrigens gehört in einem anderen Podcast, ich sage den Namen nicht, er ist der ukrainische Stromberg, ich finde, er wirkt recht sympathisch. Der deutsche Stromberg, also der deutsche The Office-Mensch, soll privat auch also schlimm kein als Arschloch sein. Gar keins. Gar ja. kein Arschloch. Ja, habe ich in einem anderen Podcast gestern gehört. Ja. Und es gibt so Sachen, die wundern einen nicht. Ist keine Überraschung, dass Christoph Maria Herbst ein Arschloch ist. Wird gesagt. Ich habe ihn ja persönlich noch nie getroffen, ja. aber ich kann mir das auch vorstellen. Ich denke auch. Ja. Und ich habe mal irgendwann gehört, der hat ja auf jeden Fall mal in einem Haus mit Pastewka gewohnt. Bastian Pastewka. Ja. Der dem auch richtig auf die Nerven gegangen ist. Wahrscheinlich immer so, hast du mein Paket wieder angenommen? Du sollst doch meine Pakete nicht annehmen. So irrationales Zeug. So, ich habe nett gemeint. Ich dachte, bevor das irgendwie dann wieder zur Post geht. Nee, das war, glaube ich, diese Serie Pastewka. Ach so. Hat er Stromberg in seinem Haus? Nee, das ist wohl wirklich so gewesen. Okay. Ja. So wie früher auch alle Liedermacher zusammen gewohnt haben, Marius Miller-Western haben zusammen mit Herbert Grönemeyer und... Ja, die hatten eine WG. Westernhagen, Otto Walkes und was? Grönemeyer. Was? Grönemeyer? Nee, anderer, war noch irgendwer, aber... Anderer ja. Hamburger. Also früher haben immer alle berühmten Leute zusammen gewohnt. Ja, ja. So wie wir ja auch. Stimmt, ja. Also auch heute leben noch alle berühmten Leute zusammen. Genau. Ja. Wir sind aber eher so wie Thomas Gottschalk und Heinrich Himmler. Die haben auch eine Serie zusammen gehabt. Ich dachte jetzt eher an die Supernasen. Hier Mike Krüger und Thomas Mike Gottschalk. Ja. Du verwechselst immer Mike Krüger mit Heinrich Himmler. Die waren also auch zeitlich schon auseinander. Ja, und sehen sich auch gar nicht ähnlich. Nee. Oder hatte Himmler auch so einen großen Zinken? Nee. Nee, der hatte eine kleine Brille. Stimmt. So wie Georg Maaßen. Und jeder AfD-Politiker im Osten. Ja, kleine Brillen sind was für Nazis. Kleine Brillen sind, ja, was für Nazis. Und du siehst halt auch direkt aus, wenn du eine zu kleine Brille hast, siehst du sofort aus wie ein Arschloch. Ja. Gibt keine Ausnahme, keine einzige. Wenn du auf der anderen Seite deines In-Ear-Kopfhörers eine kleine Brille gerade trägst, nimm sie von der Nase, werf sie auf den Boden. Das trägt keiner drauf. Mehr, oder? Außer Nein, Maaßen und Himmler. Ja. Ich finde lustig, wenn wir haben ja wahnsinnig viele Zuhörende. Ja. Dass, wenn da eine Person dabei war, die wirklich aussieht wie Hans-Heinrich Maaßen, Himmler. Hans-Heinrich Maaßen. Ich überlege gerade, weil ich meine, diese jungen Leute haben ja immer die bescheuertsten Sachen. Modischen Sachen. Aber diese Himmler-Brille habe ich noch nicht gesehen. Nee, aber kommt nachdem die Vergewaltiger Rapist-Classes, also die Pilotenbrillen, aber mit normalen Gläsern drin, diese dünnen Stahlgestelle, die ein bisschen zu großen Brillen, die kamen ja auch wieder ja. nach den 80ern. Irgendwann kommt die Himmler-Brille wieder. Und ich meine, NS-Frisuren waren auch eine lange Zeit in hier, diese Undercuts. Stimmt, ja. ja. Frage, kommt der Hitlerbart zurück irgendwann? Der ist der zu Chaplin, verbrannt. Chaplin-Bart. Ich habe mal eine ganz interessante Reportage von einem Stern-Redakteur, der hat sich mal für 3 Wochen lang den Zwei-Finger-Bart stehen lassen. Ah. So als Selbstversuch und hat darüber eine Reportage geschrieben. Und er wurde sehr selten darauf angesprochen, da war das Interessante dran. Aber er wurde sehr argwöhnig betrachtet. Ja, das denke ich mir. Also man guckt solche Leute an und denkt sich dann, kommt mal nach Hause und sagt, du Schatz, okay. Da war so ein Typ da ja, das, an der Rewe-Kasse. Wer hat den Hitlerbart? Ich wette, wenn einer von uns beiden jemanden mit diesem Zwei-Finger-Bart irgendwo sieht, in der nächsten Folge des Podcasts wird es thematisiert werden. Ich habe einen mit Hitlerbart. Ja, ja, genau. Ich würde es auf jeden Fall sehen. Das Podcast-Material. Aber Hitlerbart, ich trage selber auch regelmäßig einen. Immer für so ein, oh, schon so eine halbe Minute. Also immer, wenn ich mich rasiere, mache ich so einmal die Woche, lasse ich zumindest kurz diesen Hitler stehen, nur um es zu sehen. Weil lustig oder wie? Ja, genau, weil kurz lustig für mich selber im Spiegel, ja. 30 Sekunden lang. Und dann säge ich ihn ab. Ich säge nämlich meinen Bart. Ich rasiere mich nicht, ich säge mein Gesicht. Ja, dafür sieht es sehr glatt aus. Ja, aber das ist wahrscheinlich noch die Aura von Till. Ich habe mich heute Morgen rasiert. Ja, ja, siehst auch gut aus. Ja, danke. Ich hätte da auch nochmal Spaß dran, aber ich mache ja selten meinen Bart ab. Und ja, wenn, dann mache ich auch erstmal ganz viele lustige Bärträge. Ja, also wenn man hätte ich, mal hätte ich so einen Bartwuchs wie du, würde ich da dauernd lustigen Quatsch machen. Ja, aber wenn du den lustigen Quatsch einmal gemacht hast, musst du wieder 2 Monate wachsen lassen. Also das ist schon so. Ach so, ich dachte, du rasierst dich auch jede Woche. So viel Spaß, wie man damit hat, so schnell ist es auch Regret, weil dann, ich muss ja dann, wenn ich meinen Bart abmache, muss ich im Supermarkt meinen Ausweis wieder zeigen, obwohl ich 69 Jahre alt bin. Ich habe dich nicht mehr ohne Bart gesehen seit 2015 oder so. Da hast du dich sehr über mich lustig gemacht, weil ich da auch noch eine Cabbie falsch rum anhatte. Da hast du mich noch gefragt, ob wir noch gleich skaten gehen und so. Da hast du auf jeden Fall dich scheckig gelacht, als du mich erstmal traumatisiert noch davon. Nee, ich habe deine gehässige Freude noch immer in guter Erinnerung. Ich glaube, das war, als du dein erstes Buch rausgebracht hast. Kann das sein? Nee, beim zweiten Buch habe ich mich auch nochmal rasiert. Aber als du mich gesehen hast, habe ich für eine meiner zahlreichen Punkrock-Bands haben wir ein Musikvideo gedreht, wo ich Schnäuzer für dieses Musikvideo stehen gelassen hatte. Und danach habe ich den Schnäuzer abrasiert. Und dann haben wir uns gesehen. Und da war ich... hatte ich einen 2 mm Bart. Unfassbar lächerlich aus. Ja. Wahrscheinlich sah es nicht lächerlich aus, sondern nur ungewohnt. Ungewohnt, das ist ja so. Ich bin ja kein Bartträger. Wäre ich Bartträger und würde dann so aussehen. Also ich sehe eigentlich durchgehend lächerlich aus, weil ich keinen Bart trage. Ja, ja. Aber ungewohnt ist auch so ein schönes Wort, um Sachen, weißt du, wenn jetzt jemand eine neue Frisur hat, die du wirklich scheiße findest, ist das ein guter Satz, um das zu kaschieren? Nee, gefällt mir schon ganz gut. Ist halt ungewohnt. Ja. Das ist so, das ist genauso wie ein näherer Verwandter von mir hat gerne mal gesagt, wenn Essen auf dem Tisch stand, was ihm nicht geschmeckt hat, ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Genauso wie das Wort interessant. Interessant, genau, das wollte ich gerade sagen, weil. Interessant, also auf Reisen ist es immer so, da triffst du Leute und dann redet man so, ich war schon in Nepal und in Argentinien und Argentinien, wunderschön und Nepal, die Leute sind so nett. Interessant. Und ich war in Indien. Indien ist interessant. Also jeder Reisende, den man so trifft, beschreibt Indien als interessant. Ja. Weil jeder Indien relativ scheiße findet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf meiner Liste von Ländern, die ich besuchen möchte, ist Indien sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr weit unten. Genau. Ja. Es hat aber für mich vor allen Dingen nur einen Grund. Ich finde es interessant, dass man einen Fluss zeitgleich heilig finden kann und da Leichen drin verbrennt und allen Müll reinkippt. Das finde ich interessant. Das ist interessant, ja. Ja. Aber darauf kannst du ja kein Land reduzieren. Nee, da kann ich kein Land drauf reduzieren, aber das finde ich interessant. Ich glaube, der Ganges in Indien ist so wie das Oktoberfest in Deutschland. Das ist kein Schwein. Ja. Alle reduzieren Deutschland ja aufs Oktoberfest und Lederhosen tragende Bierbauern, Saufwichser, also jetzt Nicht-Deutsche. Und wir reduzieren gerade, oder du, mieses Schwein, reduzierst gerade Indien einfach auf einen Fluss. Nee, ich weiß mehr von Indien. Kastensystem ist noch immer existent. Ein hochdiskriminierendes System finde ich jetzt auch nicht so gut, aber viele Reisende sagen ja auch, wenn du nach Indien reist, reise nicht in die Städte, sondern reise übers Land, weil da dieses ganze Gewuselige weg ist. So, als würdest du Deutschland mit Berlin vergleichen. Ja. Also du kannst natürlich in der Drecksloch reisen. Ja, Berlin, ich habe dich gemeint. Oder du fährst in den Thüringer Wald, wo du auch seit 3 Tagen keinen Mensch gesehen hast, dann wirkt ein Land in 2 unterschiedlichen Gegenden komplett anders. Das stimmt. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Das sind hoch. Was haben wir jetzt gesagt? Komplexe. Das ist interessant, aber letztendlich ist es auch so, man sollte ein Land nie nach Stereotypen. Genau. Nee, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, interessant ist eine gute Beschreibung dafür, wenn was nicht so richtig geil ist. Ja. Aber auch, man will nicht sagen, dass es scheiße ist. Ist mal aber eigentlich sagen alle, Indien ist scheiße. Ah, auch ein guter Satz. Auch für eine Reise. Wie war euer Urlaub? Ja, wir waren in Indien. War mal was anderes. War mal was anderes. Und die Leute. Und die Leute. Und die Leute. Ja. Positiver Rassismus. Wie ist deine Meinung dazu, wenn Menschen sagen, oh, im Iran sind die Leute so gastfreundschaftlich? Ja, finde ich eigentlich, ist positiver Rassismus, aber ich war ja diesen Sommer auch in Portugal und ich habe keinen einzigen Menschen dort getroffen, also keine Person, die ein Arschloch war, sondern da war jede Person einfach relaxed. Und dann habe ich auch mich dabei ertappt, zu sagen, die Portugiesen sind ja so entspannt. Ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ja, genau, das ist passiert. Und ich habe es mit bestem Wissen und Gewissen getan, weil ich habe was Positives gesagt. Ja, so, die Juden sind ja so gut mit Geld. Ja, gut. Da schwingt ja genau. Immer schon wieder dieses alte Narrativ mit. Ja. Entspannt und sind gut mit Geld, kann man ja in einen Topf werfen, oder? Naja. Ja, schon klar. Aber die Juden sind so gut mit Geld. Ja, ich wollte nur kurz gucken. Nee, hier wird nichts geschnitten. Nee, wird nicht. Ich habe nur kurz überlegt, ob unser Praktikant Daniel mal kurz, dass wir zwischendurch unsere Supporter vorlesen lassen würden. Aber da bräuchte ich noch mal ein bisschen Zeit. Die Supporter, also die Patreons. Die Patreons, ja. Die alle mal vorlesen. Alle Namen, die uns Geld spenden. Die ganze Liste willst du jetzt vorlesen, oder? Ja, nee, die diese Woche Geld gespendet haben. Ah, okay. Ach, nur die. Ja, das hatte ich vorbereitet, aber irgendwie hat Daniel jetzt die Liste verschlammt. Müssen wir nachher nochmal gucken. Ja, nächsten Monat haben wir eh einen anderen. Ja, es wäre aber wichtig, dass Daniel das vorliest. Also mach mal gleich noch. Ja, das schneiden wir jetzt hier ran einfach. Genau, das schneiden wir jetzt einfach hier. Also, nee, das schneiden wir am Ende einfach. Wir danken den Supportern am Ende, wenn wir zum Ende kommen. Genau. Hast du noch ein gutes Thema? Ich habe mir über das Thema Katzenwäsche Gedanken gemacht. Okay. Ob wir das mal wieder machen sollten? Ja, warum nicht? Ne? Du hast ja so wenig Zeit die letzte Zeit. Ich habe mir über den Begriff Katzenwäsche Gedanken gemacht. Katzenwäsche ist eigentlich das Arschloch gründlich reinigen. Ist es das? Ja, es ist nicht sich schnell mal waschen, sondern sich das Arschloch gründlich reinigen. Weil Katzen haben immer sehr saubere Arschlöcher, diese dir ja auch das ist jetzt Stirn nicht historisch hergeleitet von dir, sondern das ist deine Herleitung von Katzenwäsche. Genau. Okay. Oder? Aber Katzen waschen sich ja überall. Ja, aber ich bin... Also Katzen, ja, die sind viel da unten am Rumpimmeln, ja. Und Katzen haben beeindruckend saubere Arschlöcher, die zeigen die ja auch immer rum. Stolz, und, ja. Sehr stolz. Und drücken sie dir auch mal ins Gesicht, so in die Stirn und... Schon verrückt, wie offensiv Katzen mit ihren Arschlöchern umgehen. Ja, genau. Ja. Das machen sonst Leute und Tiere doch nicht. Hunde zeigen, glaube ich, auch häufiger mal. Die sind ja auch sehr anal fixiert, die schnüffeln da ja auch gegenseitig dran rum und ja. So. Aber die haben ja auch so ein, also der Hund ist ja so der, sag mal, der mit dem Fäkal-King, das Tier. So, die gehen ja voll auf Fäkalien ab. Stimmt, ja. Fressen, schnuffeln, lecken, alles mit Fäkalien ist für einen Hund eine geile Sache so. Da ist eine Katze anders, die zeigt halt gern ihr sauberes Arschloch. Genau, die gibt damit an, guck mal, wie sauber mein Arschloch ist. Schau an. Ich bin neidisch. Eigentlich wie Heinz Strunk in Fleckenteufel. Genau. Der eine saubere Rosette haben will. So sind Katzen. Er will nämlich, dass seine Rosette immer rosa bleibt. Ja, und nicht abdunkelt. Und genau. Katzen ist der Schrumpfgermane auf Tisch 7. Die Katzen ist die Farbe recht egal, aber es muss sauber sein. Genau. Ja. Und den Katzen mögen ja ihre Herrchen und Frauchen und die wollen denen kein dreckiges Arschloch ins Gesicht drücken. Weil die kommen ja oft mit ihrem Arschloch ins Gesicht. Katzen. Katzen. Tiere. Tiere. Das war die Rubrik Tiere. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh ja. Wir gehen zur nächsten Rubrik Bundeskanzler. Du redest gerne über Bundeskanzler. Eigentlich wir haben nur. Heute auch über haben wir schon über Hitler Kanzler geredet? Wir haben schon mal einmal über Hitler, weißt du, diese Froschteichnummer. Heute, meine ich. Heute haben, also, du hast auf jeden Fall, doch, über welchen Bart haben wir denn eben geredet? Ah, ja. Penisse hatten wir auch schon. Aber Arschlöcher, also. Arschlöcher. Wir waren schon mal unten. Nee, weil wir sonst war es immer so, ach komm, vielleicht schaffen wir es mal 3 Minuten nicht über Hitler und Penisse zu reden. Wir werden besser, wir werden langsam alt und erwachsen. Ja, jetzt bezeichnen wir viele Leute als Arschlöcher. Also wir werden auch alt. Wir werden intoleranter, wir werden reichelt. Alt. Allerdings waren wir heute auch schon richtige Fanboys. Till Nassif. Till und alle Morgenmagazin. MomarianerInnen, wie man so schön sagt. Ja, ja, so nennen die sich. So nennen die sich, die Momarianer. Oh, die Momarianer. Die kommen immer wie so eine Gang, wie so eine College-Gang. Ja, das sind die Sportler, weil die früh aufgestanden sind. Auch. Ja, ja, genau. Weil die haben ja ihren Arbeitstag hinter sich um 9 Uhr morgens. Dann kommt dieser verkaterte Tontechniker oder die, was weiß ich, die Wetterredakteurin. Und dann, deren Dienst fängt dann an für die Tagesschau um 5. Und die haben Feierabend und machen sich wahrscheinlich schon um 11 Uhr Bier in der Kantine auf. Die knacken dann Kolben auf. Jetzt wird geballert und dann gehen wir, also geballert in dem Sinne von Alkohol trinken, die nicht von laufen. Da müssen wir heute aufpassen, weil wir hatten ja ein anderes Thema. Da wird richtig bis 16 Uhr einer reingelötet und dann wird schön Bubu gemacht. Ja, nee, ich glaube, die schlafen dann danach. Also die haben ja um 10 Uhr um Feierabend. Ja. Dann wird gepennt bis um 2 3 und dann ist Privatleben und dann wird abends noch ein bisschen geschlafen. Ja, das stelle ich mir jetzt vor. Jo. Ja gut, es sind halt einfach, hat Till auch gesagt, es sind halt einfach Schichtarbeiter. Ich meine, es gibt ja auch Piloten oder Piloten und Pilonen. Oder Krankenschwestern. Die haben ja auch mal eine Nachtschicht. Ja, stimmt. Er ist einfach nur eine Krankenschwester. Der ist einfach nur eine Krankenschwester. Du, ich würde einen Vorschlag machen. Wir machen nochmal einen kurzen Break. Ich möchte danach noch kurz 2 Sachen ansprechen. Also einmal die Supporter grüßen und so viel sei vor dem Break versprochen. Also ihr hört uns gleich nochmal 10 Minuten, aber ihr bekommt uns wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal. Da würde ich noch gerne einführen. Aber da würde ich gerne vorher einen Break machen, einfach damit wir uns nochmal ein Bier aufmachen. Du brauchst noch eine Pause, ja? Ja, ich will mir noch ein Bier aufmachen. Ja, kannst du ja auch einfach ins Holen. Ich überbrück das. Nee, wir machen einen Break. Okay, wir machen kurz Pause. Jetzt kommen irgendwie nochmal Sklaven in Katar. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. So, wir kommen zurück. Ihr habt es jetzt nochmal gehört. Franz Beckenbauer muss man mögen. Einfach ein guter Typ. Ja. Es soll privat auch sehr angenehm sein. Ja, obwohl, also da muss ich unterscheiden, Schorsch Eigner, also der Franz Beckenbauer Imitator, der lange Franz Beckenbauer auch ersetzt hat, der ist privat eigentlich ein ganz okayer Typ. Gut. Also der Franz 2 sozusagen. Mhm. Das nur als Hinweis. Dann zweiter Hinweis, heute machen wir mal einen richtigen Feedback-Hinweis-Blog. Zweiter Hinweis ist, ihr bekommt von uns diese Woche nochmal ein Ich frag mich, womit ich das Verdienstag. Am welchem Tag? Dienstag würde ich tippen. Wir nehmen gleich noch einen schönen Dialog auf, der fürchterlich unangenehm wird. Und ihr seid die Fans. Ihr hört nicht nur diesen Dienstag-Quatsch, weil da haben wir einzelne Leute, die immer nur auf die Ich frag mich, warum ich das Verdienstag-Folgen klicken. Und die werden sich fragen, was für ein Scheiß labern die da? Ihr wisst Bescheid, das ist gescriptet. Und dann würde ich auch sagen... Jetzt kann Daniel mal schön unsere Supporter vorlesen. Daniel, kommst du mal bitte? Könntest du... Ja, setz ich... Warte mal, dir Platz. Setz ich hier hin und dann liest du einfach kurz die Supporter vor, bitte. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christine, Sandra, Maximilian, Judith, Stefanie, Dominik, Urs, Mario, Laura, Christoph, Katharina, Leo, Achim, Lars, Henning, Martin, Sebastian, Annika, Dirk, Steve, Florian, Nicola, Christopher, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, hast du toll gemacht, Daniel. Danke, Daniel. Danke. Super. Das ist interessant. Die ganze 9b vom Schiller-Gymnasium Heiligenhorst. Eine Kartoffelbande ohne Sondergleichen, oder? Ja. Beeindruckend. Ja. Danke euch allen. Lara, Rolf, Sebastian, Bernd, Carsten, Stefan, und Andreas. Steve ist ein bisschen crazy. Steve nennt sich nur Steve, der heißt in Wirklichkeit auch Stefan. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber hat er toll gemacht, der Daniel, oder? Danke, Daniel. Ja, danke. Super. Sein erster Podcast-Auftritt auch. Scheiße, Daniel. Daniel darf nie wiederkommen. Seine Mutter hat gesagt, er muss ein Pflichtpraktikum machen und er hat sonst nichts gefunden. Und seine Mutter ist eine fette Hure. Was? Doch. Die hat ein Adipositas-Problem und ist Prostituierte. Das stimmt gar nicht. Ich bin mit der Frau verheiratet. Daniel ist mein Stiefsohn. Steve-Sohn? Steve-Sohn. Okay. Gut, damit gehen wir raus. Ja, das war ein solides Ende. Kids, seid nicht traurig. Im Dezember kommen wir auf jeden Fall wieder. Vielleicht sogar mit 2 Folgen, weil zwischen den Jahren ist ja immer so eine... Zwiede, ja. Ist ja eine Folge, die zwischen den Jahren hängt. Genau, die wird unter den Palmen produziert. Unter den Palmen. Ei, ei, ei. Wir sehen uns bald wieder. Bis Dienstag. Tschüss, danke. Was für Wichser, alle? Alles. Was denn? Wer denn? Ja, alle. Wie alle? Ja. Meinst du jetzt die Supporter oder was? Die sitzen bei. Daniel, seine fette Hurenmutter. Ich finde eine gute. Palmen. Du kannst auch so was. Boris Palmer, Hurensohn. Kannst du sowas nicht on air sagen? Kannst du vielleicht dann nachher, wenn wir immer so tun, als würden wir am Ende noch so einen Sketch machen? Ach so. Da kannst du sowas rauslassen. Ja, ja. Ja. Okay, mache ich in Zukunft. Ja, solltest du in Zukunft, dann, weißt du, dann kann man das ironisch framen, aber du kannst das nicht in der Verabschiedung machen. Ja, okay. Also, ja. Entschuldigung. Gut, ich gehe dann mal bouldern. Ich gehe bouldern. Cool.